Der Vogel ist schon von Geburt einmal hier und einmal fort. Tut ein schöner Vogel sein, fehlt manchmal, muss wohl so sein. Manchmal hört man's nur von fern, er trällert, und das tut er gern. Er weiß sehr wohl, wovon er singt, wodurch auch Wissen zu uns dringt. Sein Geist, sein Wesen, wer will's missen? Schön, ihn hier am Tisch zu wissen. Drum, Freunde, lasst euch nicht beirren. Steht auf, stoßt an zum Gratulieren.